Auf diesem beschwerlichen Weg sind Rückschläge, Pleiten und Neuanfänge keine Hürden, sondern gehören zur Selbsterzählung zwingend dazu. Nur an ihnen kann der Gründer wachsen und seinen unbändigen Willen beweisen, es zu schaffen. Wer als erfolgreicher Gründer keine Abstürze vorzuweisen hat, gilt als verdächtig. Wer immer nur den leichten Weg geht, wird kaum ernst genommen. Woher sollte man auch wissen, ob er oder sie eine Heldin, pardon, eine echte Entrepreneurin ist? Irgendwann geht auch diese Heldenreise zu Ende, die erfolgreichen Protagonistinnen sind reicher, sowohl finanziell als auch an Erfahrungen, und manche, wie Mark Zuckerberg, haben dabei tatsächlich die Welt verändert. Die Gründerinnen haben sich einen festen Platz im Pantheon der spätmodernen Traumberufe erobert, neben Popstars, Profisportlern und interessanten Mischformen wie den Influencern, die Unternehmergeist mit einer nahezu athletischen Selbstdarstellung und medialer Omni-Performance verbinden. Sie alle vereint ein starkes Narrativ des Exzeptionalismus, das durch die Selbstdarstellung als ganz normale Menschen mitunter konterkariert wird, zugleich aber auch an Glaubwürdigkeit gewinnen kann. Die Influencerin, die trotz Millionen Followerinnen und hochdotierter Werbeverträge vornehmlich aus ihrem betont gewöhnlichen Alltag berichtet. Der Sportstar durch millionenschwere Kontrakte und ein rigides Regime der Leistungsoptimierung längst Lichtjahre von seinen Fans entrückt, der sich in Interviews als demütiger Arbeiter im Weinberg des Teams gibt. Gründerinnen, die sich bis zur Erschöpfung für den Erfolg selbst ausbeuten, aber mit Kapuzenpullis und Sneakers als ewig spielerisch unreife Peter Pans auftreten, Halbwesen zwischen den Welten, die sich dem kapitalistischen Ernst der Erwachsenenwelt niemals unterwerfen würden. Sie alle sind Produkte der narrativen Turbotechnologien, die heute unser Leben, unsere körperlichen wie mentalen Zustände durchdrungen haben, wie keine Erfindung zuvor.